Karl Zuckmeier, der ein Theaterstück über den Schinderhannes nach alten Quellen geschrieben hat, war nicht der Einzige, der Johannes Bückler literarisch überleben ließ. Seit der Hinrichtung wird an seiner Legende gewoben und gestrickt. Vom Bänkelied bis zum Roman, vom Drama bis zum Musical, vom erbaulichen Traktat bis zum Groschenheft, vom Film bis zur Fernsehserie. Deutschlands romantischster Räuber kommt nicht zur Ruhe. Der Mythos lebt weiter. Die Frage aber bleibt, warum ausgerechnet dieser Johannes Bückler, der beileibe weder der erfolgreichste noch der brutalste war? Es gibt mehrere Antworten. Schinderhannes entsprach noch am ehesten der romantischen Vorstellung des Bürgers vom guten Räuber, der, was er den Reichen nimmt, den Armen gibt, die Bösen bestraft und die Guten belohnt, der mit seinen Kumpanen im Wald haust und ein glückliches und freies Leben führt. Seine erstaunliche Beliebtheit verdankt der Abdeckerssohn Johannes Bückler natürlich auch seinem besonderen Witz, den schelmischen Einfällen, mit denen er manche seiner Gewaltaktionen inszenierte. Das gefiel dem großen Publikum ebenso, wie es durch die Tatsache beruhigt war, dass die Opfer seiner Raubüberfälle zumeist die Reichen, die unbeliebten Geldverleiher, Händler und Kaufleute waren. Die Bauern und die Armen entwickelten eine Art von Sympathie für ihren rheinischen Räuberschelm. Den Nationalisten und Franzosenfressern aller Zeiten gefiel natürlich auch, dass er sein Unwesen vor allem linksrheinisch trieb und den französischen Besatzern jahrelang auf der Nase herumtanzte. Und nur das erklärt letztlich ja auch die unerbittliche Hatz, den gigantischen Schauprozess und die gnadenlose Massenhinrichtung dieser ansonsten eher zweitklassigen Räuberbande. Deswegen war Schinderhannes allerdings noch lange kein Franzosenfresser und doch kein deutscher Freiheitskämpfer, wie es später die Nationalberauschten allzu gern gehabt hätten. Ein Deutschland nämlich, das der Napoleon-Bewunderer Johannes Bückler hätte befreien können, gab es damals noch nicht. Es gab nur eine Unzahl rückschrittlicher und unfreier Klein- und Kleckerstaaten auf deutschem Boden. Trotz mancher vorurteilsvoller Bemerkungen vor Gericht, als Antisemiten konnten nicht einmal die Nazis den Schinderhannes für sich reklamieren. Im Gegenteil, jüdische und christliche Räuber arbeiteten äußerst einträchtig zusammen und machten nicht nur in den rheinischen Banden gemeinsame Sache. Selbstverständlich raubten sie vor allem diejenigen aus, bei denen etwas zu holen war. Und da nun ein großer Teil der Menschen, die damals Bargeld mit sich führten, Kaufleute, Viehhändler oder Pfandleiher jüdischer Religion waren, ergab es sich oft, dass diese ihre bevorzugten Opfer waren. Und so bleibt der Schinderhannes am Ende, auch und gerade wenn man solche ahistorischen Verzerrungen zurechtrückt, auch weiterhin der größte unter den Gesetzesbrechern jener Zeit, weil er nun mal der poetischste Räuber ist, der Räuber, wie er im Buche steht, wie das Volk sich den Räuber vorzustellen pflegt. Oder auch, um noch einmal Karl Zuckmeier zu bemühen, der Schinderhannes, auf den die Frauen fliegen und der mit seinem Elan, seiner Jugend, seiner wilden Grazie und seiner stählernen Energie die Bande wüster Krakeler beherrscht und zwingt, so ein Kerl möchte jeder gern sein. Und selbst wer bei Tag bis über beide Ohren in Ehrbarkeit steckt, nachts regt sich auch in ihm zuweilen der Drang zum verteufelten Burschen. Es war der Schinderhannes von Mainz bis Bingerbrück, der Schrecken jedes Mannes und auch der Weiberstück. Darum, wer leicht in Ohnmacht fällt, geh lieber raus aus meinem Zelt.